Prophetischer Ausspruch. Das Wort Jahwes ist wieder das Land Hadrach gerichtet und lässt sich in Damaskus nieder, denn Jahwe hat ein Auge auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Auch wieder Hamat, das daran grenzt, wieder Tyrus und Sidon, waren sie doch so sehr weise. Tyrus ummauerte sich mit einem Wall und häufte Silber auf wie Staub und Feingold so viel wie Kot auf den Gassen. Fürwahr, der Herr wird es erobern und sein Bollwerk ins Meer stürzen, während es selbst vom Feuer verzehrt wird. Askalon soll es schauen und schaudern, Gaza aber, vor Angst wird es sich heftig winden, ebenso Ekron, denn seine Hoffnung ist zu Schanden geworden. Aus Gaza wird der König verschwinden, Askalon wird nimmer bewohnt sein, und Mischlinge werden sich in Asdod niederlassen. Ich breche den Hochmut der Philister und reiße ihnen ihr blutiges Fleisch aus dem Munde und ihre Gräuel aus den Zähnen weg. Dann bleiben auch sie für unseren Gott übrig, sie werden den Häuptlingen in Juda gleich sein, und die Leute von Ekron den Jebusitern. Ich lagere mich als Schutzwache für meinen Tempel gegen alles, was da kommt und geht. Kein Zwingherr soll mehr über sie kommen, denn jetzt halte ich meine Augen offen. Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Fürwahr, dein König wird bei dir einziehen, gerecht ist er und siegreich, demütig ist er und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Er rottet die Streitwagen aus Ephraim aus und die Rosse aus Jerusalem. Auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden, und er wird den Nationen Friede gebieten. Seine Herrschaft wird von Meer zu Meere reichen und vom Euphratstrome bis zu den Enden der Erde. Und weil ich meinen Bund mit dir mit Blut besiegelt habe, befreie ich auch deine Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne. Kehrt zurück nach der festen Burg, ihr Gefangenen auf Hoffnung. Auch diesen Tag wird es laut verkündet, zwiefältig schenke ich dir Ersatz. Denn ich habe mir Juda gespannt wie einen Bogen, habe Ephraim wie einen Köcher mit Pfeilen gefüllt und will deine Söhne, O Zion, anfeuern gegen die Söhne Javans und dich zum Schwert eines Helden machen. Jahwe wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wie der Blitz ausfahren. Der Herr Jahwe wird in die Posaune stoßen und mit den Sturmwinden aus Süden einherschreiten. Jahwe der Heerscharen wird sie mit dem Schilde decken, sie werden siegen und die Schleudersteine niedertreten. Sie werden ihr Blut trinken wie Wein und voll werden wie die Opferschalen, bespritzt wie die Ecken am Altare Jahwe, ihr Gott, wird ihnen an jenem Tag als der Herde seines Volkes Sieg verleihen, denn sie sind Edelsteine am Diadem, die sich funkelnd auf seinem Boden erheben. Ja! Wie groß ist sein Glanz! Und wie herrlich seine Schönheit! Getreide gibt's, das Jünglinge, und Most, der Jungfrauen gedeihen lässt.